Thema: Luxusvilla und Elendsviertel. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Diese Fotokollage zeigt, was für große Unterschiede es in den gesellschaftlichen Schichten in Bezug auf die Lebensqualität und die Wohnverhältnisse auf der Welt geben kann. Einerseits sehen wir eine Luxusvilla irgendwo in den USA, andererseits ein Elendsviertel in der Vorstadt einer asiatischen Metropole. Das eigene Heim gilt als Statussymbol für die Reichen. Auf Bild 1 ist Luxus pur zu sehen. Ein mehrstöckiges Einfamilienhaus, versteckt vor neugierigen Augen, weit weg von der Großstadt. Hinter dem Haus muss eine Doppelgarage sein, im wunderbar ausgestatteten Garten der unentbehrliche Swimmingpool. Hier muss eine vermögende Familie leben. Die Eltern arbeiten in der Stadt, auch die Kinder werden jeden Tag in im Stadtzentrum liegende Schule gefahren, doch wohnen wollten sie nie dort. Da müssten sie nur die große Luftverschmutzung und Lärmbelästigung ertragen. Und sie hätten nicht den nötigen Wohnraum für eine vierköpfige Familie. Auf Bild 2 ist eine Blechstadt am Stadtrand zu sehen, wo zugezogene Arbeiterfamilien unter miserablen Verhältnissen leben. Es wohnen hier Menschen in großer Armut, vielleicht ohne Strom und Trinkwasser, eventuell 3 Generationen auf 20 Quadratmeter Wohnfläche. Sie werden vom Land abgewandert sein, in der Hoffnung, eine Stelle in der Großstadt zu bekommen. Sie träumen vielleicht vom eigenen Haus, bis dahin leben sie aber von einem Tag auf den anderen. Die soziale Disparität spiegelt sich nicht nur in den Wohnverhältnissen wider. Während Kinder aus reichen Familien auf Privatschulen geschickt werden, haben Kinder in Blechhütten keine schulische Bildung genossen. Anstatt zur Schule zu gehen, müssen sie in Haushalte anderer Leute schuften, während diese selbst Haushaltsangestellte einstellen können. Wenn sie auf dem Lande geblieben wären, wo es noch weniger Arbeitsmöglichkeiten gibt, würde es ihnen noch schlechter ergehen. Hier haben sie zumindest Unterschlupf und müssen nicht als Obdachlose auf der Straße leben. Während der Familie in der Villa 3 bis 4 Badezimmer und modernste Technologien zur Verfügung stehen, haben Menschen unter der Armutsgrenze häufig keinen Zugang zum Wasser und zur Kanalisation. Ihre einzige Unterhaltung ist ein Satellitenfernseher auf dem Küchentisch, der sie ihren bitteren Alltag vergessen lässt. Sie zählen auf die soziale Empfindlichkeit der Gesellschaft. Ich meine, es gibt sicher viele wohlhabende Menschen, die sich ihrer Situation bewusst sind und Ärmere in irgendeiner Form zu unterstützen versuchen. Ich denke dabei an Spenden oder Bauunternehmen, die ärmeren Familien billigere Wohnungen bauen oder vermieten. Derartige Probleme mit den Wohnverhältnissen gibt es auch in Ungarn. Ein solches Armenviertel habe ich aber nicht einmal in Budapest gesehen. Die Villa ist natürlich unglaublich modern und elegant, doch ich denke, so ein Riesendomizil wäre für mich und meine Familie wohl zu groß. Es würde ausreichen, wenn jeder ein eigenes Zimmer und vielleicht ein eigenes Badezimmer hätte. Letzteres ist jetzt bei uns leider nicht der Fall.